Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen, wie glänzt er festlich, lieb und mild. Als sprich er wollt in mir erkennen, getreuer Hoffnung, stilles Bild. Die Kinder stehen mit hellen Blicken, das Auge lacht, es lacht das Herz. O fröhlich seliges Entzücken, die Alten schauen himmelwärts. Zwei Engel sind hereingetreten, kein Auge hat sie kommen sehen. Sie gehen zum Weihnachtsbaum und beten und wenden wieder sich und kein Ohr hat ihren Spruch vernommen, unsichtbar jedes Menschenblick. Sind sie gegangen?